Morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen. Verse 4 of John chapter 14. Vers 4 aus Johannes 14. And you already know the way, the place where I'm going. Und du kennst bereits den Weg zu dem Ort, an den ich gehe. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Jesus said, I'm going to heaven, and then he says, you know that place. Jesus sagt, dass in den Himmel geht, und dann sagt du kennst diesen Ort. And there comes Thomas who disagreed with him. Und dann kommt Thomas und stimmt mit ihm nicht überein. Thomas said, Master, we don't know where you're going, so how could we know the way there? Thomas sagte, Meister, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie könnten wir also den Weg dorthin kennen? Listen, the more I read the gospel, the more I marvel at the kindness and patience of Jesus with his disciples. Hör zu, je mehr ich die Evangelien lese, desto mehr staune ich über die Freundlichkeit und Geduld Jesu mit seinen Jüngern. I mean, Jesus said clearly, I'm going to my father's house. Ich meine, Jesus sagte ganz klar, ich gehe zum Haus meines Vaters. I'm going to prepare a place and then I will come back. Ich bereite einen Platz vor und dann werde ich zurückkommen. For 3.5 years he's been telling them that the Father is God who lives in heaven. 3.5 Jahre lang sagte er ihnen immer wieder, dass der Vater Gott ist, der im Himmel lebt. What was one of the very first things that Jesus taught his disciples? Was war eines der ersten Dinge, die Jesus seinen Jüngern lehrte? Pray like this. Bete wie folgt. Our Father who is where? Unser Vater, der wo ist? Who is in heaven? Der im Himmel ist. So now he's saying, I'm going back to my father, and he told him the father is in heaven. Nun sagt dass zurück zum Vater geht, und hatte ihnen gesagt, dass der Vater im Himmel ist. And Thomas says, sorry, no idea where you're going to. Thomas sagt, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wohin du gehst. And if you don't know where you're going, how should we know how to get there? Und wenn wir nicht wissen, wohin du gehst, wie sollten wir den Weg dorthin kennen? You know, Jesus is the kindest and the most patient person I think that ever walked the earth. Jesus ist der freundlichste und geduldigste Mensch, denke ich, der je auf der Erde lebte. Because this is not one scenario here. Das hier ist nicht nur das einzige Szenario. This has been going on for 3.5 years. Denn es dauerte 3.5 Jahre an. Over and over again, Jesus had to say, how much longer do I have to be with you? Immer und immer wieder fragte Jesus, wie lange muss ich noch bei euch sein? He told him in Luke 8, listen, if you have ears, just listen to me, please. In Lukas 8 sagte wer Ohren hat zu hören, der höre mir zu, bitte. An hour later we find out in the story that they didn't listen to him at all. Und eine Stunde später in der Geschichte sehen wir, dass sie ihm überhaupt nicht zugehört haben. You know, it's almost like whatever he said, they didn't understand it. So wie, was auch immer sagte, sie haben es nicht verstanden. And instead Jesus rebuking Thomas, anstatt dass Jesus Thomas zurechtweist, he explains it to him. Erklärt es ihm. This is our Jesus. So ist unser Jesus. He's patient, he's kind, he's loving. Ist geduldig, ist freundlich, liebend. He doesn't get angry when you misunderstand him. Wird nicht wütend, wenn wir ihn missverstehen. He learned that with his father, who is also very kind. Dies lernte von seinem Vater, der auch sehr freundlich ist. How do we know the father is very kind? Wie wissen wir, dass der Vater sehr freundlich ist? Well, the Father is love. Der Vater ist Liebe. And the first two attributes of love is patient and love is kind. Die zwei ersten Attribute der Liebe sind, Liebe ist geduldig und Liebe ist freundlich. So, the Father is patient, the Father is kind, and that is what Jesus expressed here too. Der Vater ist geduldig, der Vater ist freundlich, und so war es auch Jesus. And then he says this famous verse, which most Christians have memorized. Und dann sagt die berühmten Worte, die meisten Christen auswendig gelernt haben. Jesus explained. Jesus erklärte. I am the way, I am the truth and I am the life. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Nobody comes to the Father, no one comes next to the Father except through union with me. Niemand kommt dem Vater nahe als durch die Vereinigung mit mir. If you know me, you also know the Father too. Wenn du mich kennst, kennst du auch meinen Vater. So look what Jesus says. Schau, was Jesus sagt. Jesus is not saying, I will show you the way. Jesus sagt nicht, ich zeige dir den Weg. He's saying, I am the way. Sagt, ich bin der Weg. You know, when many people ask the question, why would Christianity be the only true religion? Wenn viele Leute die Frage stellen, warum sollte das Christentum die einzige wahre Religion sein? I mean, this is very arrogant to say that we are right and all the other religions is wrong. Ich meine, das ist doch sehr arrogant zu sagen, dass wir recht haben und alle anderen Religionen falsch liegen. My answer to these people is this. Diesen Leuten antworte ich. I agree with you. It would be extremely arrogant to say Christianity is the only right religion. Da stimme ich dir zu. Es wäre sehr arrogant zu sagen, dass das Christentum die einzig wahre Religion ist. Because Christianity is just a religion like so many other religions. Weil das Christentum nur eine Religion, wie so viele andere Religionen ist. Jesus never said Christianity is the way to the Father. Jesus sagt nie, dass das Christentum der Weg zum Vater ist. He said, I am the way to the Father. Er sagt, ich bin der Weg zum Vater. So I would never say that Christianity is the only way to come to God. Ich würde nie sagen, dass das Christentum der einzige Weg ist, zu Gott zu kommen. Because it's a lie. Denn das ist eine Lüge. I am 100% sure. Ich bin 100% überzeugt. That there are millions and millions and millions of people sitting in evangelical churches. Dass Millionen und Millionen Menschen in evangelikalen Gemeinden sitzen. Believing that they're going to heaven because they are evangelicals. Die glauben, in den Himmel zu kommen, weil sie evangelisch sind. But they're not. Aber sie sind es nicht. Because Jesus is the only way, not Christianity. Jesus ist der einzige Weg, nicht das Christentum. See, no church will save you because no church died for you. Keine Gemeinde wird dich retten, weil keine Gemeinde für dich gestorben ist. Only the one who gave his life for you is the only way to God. Nur derjenige, der sein Leben für dich gegeben hat, ist der einzige Weg zu Gott. See, Jesus does not have the truth, he is the truth. Jesus hat nicht die Wahrheit, er ist die Wahrheit. That's why there is so much arguing and splits in the church. Das ist der Grund, warum es so viele Streitereien und Spaltungen in der Gemeinde gibt. Because we believe that what we understand is the truth. Weil wir glauben, dass das, was wir verstanden haben, die Wahrheit ist. Listen to me, Jesus is the truth. Hör mir zu, Jesus ist die Wahrheit. If every Christian could focus on Jesus as the truth, we would not have so many splits and divisions. Wenn jeder Christ sich auf Jesus als die Wahrheit fokussieren könnte, hätten wir nicht so viele Spaltungen und Trennungen. Think, why did the church in Corinthians have divisions? Überlege, warum gab es in der Gemeinde in Korinth Trennungen? I'm of Paul, I'm of Apollos, I'm of Peter. Ich gehöre zu Paulus, ich zu Apollo und ich zu Petrus. And what did Paul say? Und was sagte Paulus? Has Christ been divided? Ist Christus etwa zerteilt? You see, the truth is not what you've learned from the Bible. The truth is a person. Die Wahrheit ist nicht, was du von der Bibel gelernt hast. Die Wahrheit ist eine Person. So if all of us could make the person the truth, the rest would not be so bothering to us. Wenn jeder von uns die Person zur Wahrheit machen könnte, würde uns der Rest nicht so stören. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? My revelation is partial. Meine Offenbarung ist nicht vollständig. And it's constantly increasing and growing. Und sie wächst und nimmt konstant zu. This is why I have this attitude that frustrates so many people. Deshalb habe ich diese Einstellung, die so viele Menschen frustriert. That I will not make my conviction the truth. Dass ich meine Überzeugung nicht zur Wahrheit machen will. It's my understanding. Es ist mein Verständnis. If I still believe what I believe today in 5 years, I can't promise you. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich in 5 Jahren immer noch das glaube, was ich heute glaube. Regarding any single subject, I can't promise I will believe the same thing. Ich kann nicht versprechen, dass ich zu jedem Thema das gleiche glauben werde. But I can promise you. Aber ich kann dir versprechen. That 1,000 years from now, I will still believe the same thing about Jesus, the truth. Dass ich in 1,000 Jahren noch immer das gleiche über Jesus, die Wahrheit, glauben werde. He is the truth. Er ist die Wahrheit. He is the new covenant. Er ist der neue Bund. He is the only one who makes sense. Er ist der einzige, der Sinn ergibt. If we could live like this, wenn wir so leben könnten, we Christians would have perfect unity. Würden wir Christen perfekte Einheit haben. I will talk more about this tomorrow. Morgen werde ich mehr darüber sagen.